Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Doppelgänger. Hey, what's up world? This is ACLO and this is dedicated to you. Und beginnt mit einem ganz kleinen Fehler. Das seht mir bitte nach. Da habe ich doch glatt den falschen Titel hier einprogrammiert. So, nochmal. Sie trägt den Titel Doppelgänger. Light it up, yeah, put it in the air. Highlights, highlights. Highlights, highlights. Bubble kush, cat piss, purple rain, hash plant, tie stick, white widow wreck the train. Indo, outdo, to the brain, orange, brown, red, head, green, the potent strains. Bongs, blunts, zigzags, bubblers, bowls, blowing out of big bags. Twist up, roll up, pack up, hit that. Scent so strong in the air, where you get that? Afghan, Pakistan, lamb's bread, skunk, Acapulco, gold leaf, hydro funk. Blueberry, chronic, chocolate chunk, Northern Lights, Buddha bless, cannabis cup. And that's what's up. Legislation wants regulation. They want to interfere with my cultivation, my personal usage for meditation and medication to help the patients. Cancer, asthma, emphysema, back pains, migraines, grass is greener, glaucoma, arthritis, epileptic seizures. Medicine man made me a believer. Cheech and Chong, reefer madness, half big, how high, heal the masses. Light that, puff that, dump the ashes. Take two, take three, take four and pass. Hawaiian haze, sativa, indica, Solomon's grave, Genesis chapter 1 verse 12 ways, marijuana, hashies, everybody plays, fuels and fibers, energy saved, when the natives met the travelers, guess what they gave, all praise due to the seeds they raise, and the people all over the world to smoke jays, kings and queens, musicians, actors, everyday working class stoner slackers, low key blazers and green bowl packers, if Mary Jane is in the house and I'm gon' mac her. Dedicated to everybody in the world that smoke weed. Legalize it. Smoke it real way. Eat it. Bye. Doppelgänger. Ich entsinne mich eines Metzgers, dessen Fleischerladen sich unmittelbar neben einem Haus befand, in dem ich einige Jahre wohnte. Der Mann war mir unsympathisch und das hatte einen Grund. Trat ich auf den kleinen Balkon meines Zimmers, das nach hinten rausging, konnte ich ihn oft dabei beobachten, wie er mit blutverschmierter Schürze über den Hinterhof der Metzgerei lief und geradezu cholerisch nach seiner Auszubildenden rief, deren Name mir natürlich nicht entfallen ist. Gesine, so hieß das arme Geschöpf. Offensichtlich machte Gesine ständig irgendetwas falsch. Zumindest wurde sie mit schöner Regelmäßigkeit lautstark von ihrem Fleischermeister so zusammengefaltet, dass es nun wirklich keine Freude war, dem beizuwohnen. Donnerstags hing im Schaufenster zur Straße hin immer ein Schild mit der Aufschrift »Heute eigene Schlachtung«. Als der Metzger mich an einem solchen Donnerstag einmal persönlich bediente, deutete ich auf das Schild im Schaufenster und fragte ihn, wann er sich denn heute selber schlachten wolle und ob ich gegebenenfalls dabei zuschauen könnte. Der Mann starrte mich eigenartig an, sagte aber nichts. Fortan stellte ich ihm, der nicht müde wurde, seine Gesine hinten im Hof zur Sau zu machen, diese Frage bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Heute wieder eigene Schlachtung? Wann soll's denn losgehen? Irgendwann stellte ich fest, dass der Mann sein Hinweisschild im Schaufenster tatsächlich geändert hatte. Statt heute eigene Schlachtung stand dort nun heute Fleisch aus eigener Schlachtung. Meine Fragerei war ihm offensichtlich auf die Nerven gegangen. Gesine war hinten im Hof seit geraumer Zeit nicht mehr zu sehen. Vermutlich hatte sie ihren Dienst quittiert. Der Fleischer, sein Name war übrigens nach meiner Erinnerung Bernhard Hahn. Der Fleischer Hahn also rief auch erst gar nicht mehr ihren Namen. Meine ständigen Fragen an den Mann, wann er sich denn nun zu schlachten gedenke, unterließ ich fortan. Erinnerung an den Fleischer Bernhard Hahn mit dem eigentlichen Thema dieser Sendung, Doppelgänger, hat sie im Grunde nicht sonderlich viel zu tun. Fakt aber ist, mit jeder Tätigkeit, sei sie nun privat oder aber beruflich ausgeübt, verbindet sich eine zumeist sehr überschaubare Zahl an immer wiederkehrenden Fragen, die dem Befragten, der dieser Tätigkeit nachgeht, mit der Zeit vermutlich ziemlich auf die Nerven gehen. Ein Angler etwa, der an einem sonnigen Sonntag im Sommer seine Rute ins Wasser hält, muss damit rechnen, dass er im Abstand von nur wenigen Minuten von vorbeiziehenden Spaziergängern mit der immer gleichen Frage behelligt wird. Schon was gefangen? Sagt er wider besseres Wissen ja? Schwindelt er also, werden einige ihn auffordern, seinen Fang doch einmal herzuzeigen, den er nicht hat. Sagt er nein, gilt er als Loser. Hat er was gefangen, Manfred? Nö, der sitzt nur blöde am Wasser rum und vertrödelt seine Zeit. So werden einige sagen, andere werden das denken, auch wenn sie es nicht sagen. Ein Bäcker kennt insbesondere diese Frage nur zu gut. Ist das Brot von heute? Sagt er nein, wird der Kunde den Laden womöglich verlassen. Antwortet er mit ja, werden nicht wenige denken, er, der Bäcker oder auch sie, die Bäckerin, er, sie lügt. Fair ist das nicht. Aber seien wir ehrlich, es wird halt schon recht viel gelogen. Stichwort Lügenpresse. Frage doch einfach einmal einige Leute heute, wem man überhaupt noch glauben kann. Tränen werden sie sagen. Tränen lügen nicht. Aber sonst? I'll take you up on your offer. I'll come back when I'm sober, when I'm down, when I'm beaten to the ground. I'll remind you promise that you'll keep if you're honest, if by words and by hearts we're bound. Once a brother, once a friend, once a beggar, once a king, with each other. When my troubles overwhelm me, when I'm tired, when I'm worried, I'll be headed to where the sun goes down. I will be seeking your blessing. I won't speak, I will listen. Your voice, like a dream with an echoing sound. Once a brother, once a friend, once a beggar, once again, with each other, hand in hand.

Doppelgänger. Und jetzt alle. Noch einmal, jetzt alle. Doppelgänger. Als ich damals noch Musik machte, bauten sich nach den Konzerten, wenn ein Großteil des Publikums schon nach draußen entschwunden war, oft Pärchen vor der Bühne auf, er und sie. Sie stand dabei oft einen halben Meter hinter ihm. Er räusperte sich, suchte den Blickkontakt zu einem der Musiker, dann stellte er seine Frage. Sag mal, die Anlage hier, was kostet die so? Also alles, brutto. Ob in Hamburg oder genauer bei Hamburg oder einen Abend später in Frankfurt, genauer kurz vor Frankfurt oder den Abend darauf in Düsseldorf beziehungsweise in der Nähe von Düsseldorf, egal wo man sich gerade befand, immer wieder diese Frage. Das alles hier, also brutto. Da wusste ich, was kommen würde, vervollständigte die Frage mit traumwandlerischer Sicherheit und sagte, du meinst, was das kostet? Längst ging die Frage mir auf die Nerven und ich rief Hannes herbei, den Soundmann. Hannes, was kostet das? Alles hier, brutto. Sechsstellig, sagte Hannes kurz angebunden und bückte sich nach einem Kabel. Oft meldete sich nun die Freundin des Fragestellers und fragte, wo spielt ihr morgen? Hannes, wo spielen wir morgen? In Mailand, sagte Hannes. Hannes beantwortete eigentlich fast jede Frage, wenn es eben möglich war, genau so. Er war ja auch der Fahrer. Und wenn man ihn nachts fragte, Hannes, wie weit kannst noch fahren? Dann sagte er, bis Mailand. Sur mon lit à bouffer, salandant du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. An dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Euer Leben zwickt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Meine Stimme gegen die der ganzen Talkshow-Nation. Meine Fäuste für ein müdes Halleluja am Boden. Meine Zähne gegen eure zahme Revolution. Visionen gegen die totale Television. Zwar im Ausverkauf im Angebot die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hatte es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. An dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Guten Tag, ich gebe zu, ich war am Anfang entzückt. Aber euer Leben zückt und drückt nur dann nicht, wenn man sich bückt. Guten Tag. Mobiltelefon. Und das war besser sein so. Sonderaktion. Das ist die Reklamation. Der ganzen deutschen Nation. Revolution. Verkauf im Angebot die Sonderaktion. Tausche blödes altes Leben gegen neue Version. Ich hab es kaum zu Hause ausprobiert, da wusste ich schon. In dem Produkt ist was kaputt, das ist die Reklamation. Ich will, ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr mein Leben zurück. Ich tausch nicht mehr. Doppelgänger. Ich bin heilfroh, dass die eben skizzierte Frage heute keine Rolle mehr spielt. Was kostet das, also brutto? Niemand will wissen, was das hier kostet. Ich wüsste es offen gestanden auch gar nicht zu beantworten. Leider allerdings hat sich innerhalb der letzten Jahre eine andere Frage als ausgesprochen hartnäckig erwiesen, wenn es denn schon mal innerhalb eines Gesprächs um die Tätigkeit hier im Studio ging oder auch aktuell geht. Machst du das da eigentlich live? Wollte zuletzt zum wiederholten Mal jemand wissen. Ja, natürlich hatte ich bis dahin jeweils wahrheitsgemäß geantwortet. Eins live, wie der Name schon sagt. Immer live. Ein wenig verwundert hat mich die Frage ehrlich gesagt in ihrer Häufigkeit schon. So sehr, dass ich bisweilen schon mit dem Gedanken gespielt hatte, zu Beginn einer Sendung jeweils die Uhrzeit zu nennen und den Ort des Geschehens, so wie der ehemalige Schlagerpapst Dieter Thomas Heck das immer tat, wenn er für die ZDF-Hitparade um Punkt 19.30 Uhr vor die Kameras trat. 19 Uhr, 30 Minuten und 17 Sekunden, hier ist Berlin. So oder so ganz ähnlich meldete er sich immer und dann ging's los, live. Ohne Netz und doppelten Boden. So wie hier. Trotzdem, mit Nein habe ich die Frage nach der Livehaftigkeit der Sendung letztens beantwortet, aus Trotz. Ich wollte einfach nicht immer Ja sagen, sagte also, nein, ich bin nicht wirklich hier und schob erklärend hinterher, es stehe zur angestammten Zeit jeweils ein Doppelgänger am Mikrofon. Ein Geist, gewissermaßen mein Geist. So ist es übrigens auch jetzt. Ich bin nämlich in Wahrheit zu Hause und schaue gerade eine alte Folge von Ede Zimmermann, Nepper, Schlepper, Bauernfänger auf Kanal 98. Hier am Mikrofon steht derweil ein Geist, eine Art Wiedergänger, Rattenfänger, Doppelgänger. The Maverick Deviation, the Psychotronic Love Commandos. We shall be drunk on stars, we shall fear nothing. Demand the impossible. Dream your destiny. Defy the logic of alphabets. I slayed the king of the wolves. Nothing is impossible. Demand the Impossible. So hat die Schwedin Jenny Wilson ihr neues Album betitelt, das wir gerade hier ausschnitthaft gehört haben. Verlange das Unmögliche. Auch der Brite Mark Manning alias Zodiac Mindwarp ermutigte auf seinem Debütalbum Mitte der 80er Jahre seine Anhänger in ihrem Verlangen bis an die absolute Grenze und gegebenenfalls auch darüber hinaus zu gehen. Fordere das Unmögliche, demand the impossible. Wir hatten das eben kurz gehört. Doppelgänger. Ich schließe mich dieser Forderung an und verlange, dass es mich zweimal gibt. Nicht etwa aus Eigenliebe, ich bin gewiss kein Narziss, aber es hat ungemein viele Vorteile, doppelt zu existieren. Und sei es, dass neben der realen Erscheinung der Version 1 eine zweite auch nur als Geist herumgeht. Version 2, invisible, unsichtbar. Doppelgänger, übrigens ein großartiges Album der ehemaligen britischen Indie-Darlings Curve aus dem Jahr 1992. Vor der Tür stehen die Karnevalshöhepunkte, die Rosenmontagszüge. Üblicherweise habe ich mich von denen stets ferngehalten. Mir immer eingeredet, das ist nichts für dich. Das ist ein anderer Humor. Du bist nicht geboren, um zu schunkeln. Deine Sache ist das Munkeln, Gerüchte, Elvis. Angeblich hat man ja frische Fußspuren von ihm entdeckt. Er soll auch gesehen worden sein. Lebt er am Ende doch noch? Das ist dein Ding. So dachte ich bisher. Doch, das ist Schnee von gestern. Doppelgänger. Du bist nicht geboren, um zu schunkeln. Deine Sache ist das Munkeln. Gerüchte, Elvis, angeblich frische Fußspuren. Er soll gesehen worden sein. Lebt er? Das ist dein Ding, so dachte ich bisher. Doch, wie ich eben schon sagte, das ist Schnee von gestern. Nahezu den ganzen Tag lang habe ich heute auf diversen Karnevalsseiten im Internet nach Geisterkostümen Ausschau gehalten, um am kommenden Montag als... wie könnte ich sagen, als Doppelgängergeist mit am Zug zu sein. Was machst du? Fragt mich ein Freund, der im Nachmittag kurz vorbeischaut. Übrigens ein Musiker, Gitarrist. Ich sehe mich nach Geisterklamotten um, sage ich. Aber sie gefallen mir nicht. Graue Fetzen sind das. Greifbar und damit auch sichtbar. Das ist der wahrhaftige Geist, wie wir wissen, genau ja nicht. Zur Beweisführung sei hier der Videotext des Mitteldeutschen Rundfunks angeführt, der auf einer seiner Seiten feinsäuberlich die Mannschaftsaufstellungen und das Resultat der Partie Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Erfurt auflistet. Und auch die Zuschauerzahl dieses Spiels vom vergangenen Wochenende nennt. Nicht etwa ein Strich ist dort zu sehen oder eine Null zu lesen, sondern dies. Geisterspiel. Tatsächlich durfte ja außer den unmittelbar Beteiligten und einigen Funktionären niemand ins Stadion. Eine Strafmaßnahme. Und so versammelten sich dort, wo üblicherweise Tausende das Geschehen verfolgen, diesmal Geister. Etwa 25.000 an der Zahl. Ein Geisterspiel. Hast du denn heute nicht Sendung? Fragt mein Freund. Ja, sage ich. Aber die macht ein anderer. Wer denn? Fragt er. Mein Doppelgänger, sage ich. Eine Art Geist, füge ich erklärend hinzu und erkundige mich dann, was er denn so treibe. Wir spielen in Düsseldorf, sagt er und korrigiert sich umgehend bei Düsseldorf. Und einen Tag später dann in Braunschweig, in der Nähe von Braunschweig. Das wäre mir zu anstrengend, sage ich. Ewig das Auf- und Abbauen der Anlage, dazu die lästigen Fragen. Was kostet das eigentlich alles so, brutto? Im nächsten Leben machen wir eine Karnevalsband auf, schlage ich ihm vor. Die Jeckengeister. Wir spielen überall, gleichzeitig, 100-mal am Tag. Niemand sieht uns. Uns Geister, die man rief, aber nie sah. Die Musik dröhnt aus den Boxen, die Bühne ist verwaist. Jeder der hier anwesenden Musiker ist ein Geist, sagt der Veranstalter entschuldigend. Die Menschen im Saal toben derweil und buhen. Und dann spielen wir unseren Hit der Session. Betrug, Betrug, krieg ich nie genug. Damit werden wir steinreich, sagt mein Freund, der Musiker. Und er fügt mit glänzenden Augen hinzu, nicht wahr? Wir kaufen uns die teuersten Villen von ganz Köln-Wahn. Nein, sage ich, wir leben, wie es sich gehört, in der Geisterbahn. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Es war schön, sie sollen sehr langsam traurig sein. Kein Haus am Land für mich, oh je. Ich weiß genau, dass du verstehst. Kein Haus am Land für mich, oh je. Yeah. Ich weiß doch, du bist ein